Hallo, hier ist Günther Zapf. Ich glaube, ihr kennt mich alle. Kennt ihr aber auch Wrestling Replay natürlich, denn er hört ja rein. Wir leben Wrestling. Wrestling Replay 119 mittlerweile schon. Ja, heute nicht mit einem Wochenrückblick, der fällt diese Woche aus. Übrigens, womöglich in der übernächsten Woche auch mal wieder eine alleinständige Raw-Analyse von uns. Kein Wochenrückblick. Also mal gucken, wir wissen es noch nicht. Aber jetzt geht es erstmal eine Pay-Per-View, also eine Großveranstaltungsvorschau. Die Preview zu WWE Night of Champions 2013, welches am 15. September, also an diesem Sonntag, also morgen, wir haben jetzt Samstag, in Detroit, Michigan, stattfindet. Und es ist, glaube ich, seit der Namensänderung der 5. oder 6., ja, der 2007 war der letzte Vengeance Paper, 8, 19. Na klar, der sechste, die sechste Auflage von WWE Night of Champions. Und bei mir ist niemand Geringeres als der Fan, der Anhänger einer Mannschaft, einer Eishockeymannschaft, die sich in der deutschen Eishockeyliga seit dem gestrigen ersten Spieltag als Tabellenführer bezeichnen dürfen. Eine Seltenheit, kann man fast schon sagen, für diesen Verein, nämlich die Iserlohn Roosters. Und bei mir ist der Jan nach langer Zeit. Guten Abend. Ja, Hallöchen an alle da draußen, Hallöchen auch an dich, Kleisi. Ich freue mich, heute dabei zu sein, hier bei Wrestling Replay. Ich habe gute Laune, natürlich wegen des gestrigen Sieges der Iserlohn Roosters, was hier der gute Kleisi schon angesprochen hat. Ja, ich freue mich, dabei zu sein. Ist ja schon eine längere Ecke her, als ich hier beim letzten Mal dabei gewesen war. Keine Ahnung jetzt, wann das letzte Mal. Aber dennoch danke für die Einladung, Kleisi. Ja, gern geschehen. Danke, dass du da dabei bist natürlich. Wie lange ist her? Es müsste, glaube ich, jetzt... Ich glaube, das letzte Mal, dass du zu hören warst, war bei Sport Total im Finalquiz. Aber ich bin mir nicht so sicher. Wo du ja leider gegen Felix verloren hast. Aber es kann sich ja im zweiten Wrestling Replay Quiz im November, Dezember wieder ändern. Night of Champions. Jeder Titel steht auf dem Spiel, sollte man meinen. Ist aber nicht so. Denn... Der Intercontinental-Titel steht nicht auf dem Spiel, da ja der Intercontinental-Champion Curtis Axel zusammen mit Paul Heyman gegen CM Punk in einem Handicap-Match antreten wird. So als dahingestellte Frage, wie siehst du eigentlich das Konzept, jeder Titel muss auf dem Spiel stehen und dass es mittlerweile ja auch immer ein, zwei Matches auch mal gibt, wo es... vielleicht, wo es eigentlich gar nichts mit Titeln zu tun hat. Ja, das ist so eine Sache. Klar, Night of Champions soll eigentlich der Pay-Per-View sein, wo alle Champions ihre Titel verteidigen müssen. Das ist ganz klar, es war in den letzten Jahren immer so. Für mich eigentlich ist das schon so ein bisschen Tradition dafür auch. Aber ich finde schon ein bisschen... Ich weiß nicht, warum man jetzt hier die Titel nicht aufs Spiel setzt, weil... Ich glaube, die Stipulation ist doch, wenn Punk Axel besiegt, bekommt er Heyman in den Ring. So ist doch die Stipulation, oder nicht? Na, Paul Heyman tritt auch in diesem Match ja an. Ach so. Ist halt Handicap Elimination Match, also wenn CM Punk Curtis Axel pinnt oder zur Aufgabe bringt oder Axel disqualifiziert wird, heißt es dann nicht mehr Axel und Heyman gegen Punk, sondern nur Paul Heyman gegen CM Punk. Ach so war das, genau. Ja, ich war eine Woche lang unterwegs, auch in Holland, deswegen. Oh, ja. Ist das ein bisschen abhanden gekommen bei mir. Ja, aber dennoch, um mal wieder back to topic zu kommen, ja, kann man jetzt streng sehen, muss man aber nicht unbedingt. Die Storyline ist eigentlich soweit gut, dazu kommen wir ja gleich. Ich sehe es jetzt nicht schlimm. Also wir haben gute Matches auf der Card und ich meine, es ist schon seit dem letzten Jahr bekannt, dass die WWE ihre, ich weiß nicht, ob man Night of Champions als Gimmick-Pay-Per-View bezeichnen kann, eigentlich ja nicht, aber es ist so ein Pay-Per-View, wo eigentlich was dahinter steckt, und bei Night of Champions war es halt immer, alle Titel stehen auf dem Spiel Und bei den Pay-Per-Views, die man jetzt, ich sag mal, Hell in a Cell 2012, da hat es begonnen. Der Pay-Per-View heißt Hell in a Cell. Es wird nur ein Hell in a Cell-Match gezeigt. Das fand ich schon ein bisschen, naja, wenn man schon sowas zeigt, dann muss man ja, würde man ja ein bisschen mehr, ein paar Hell in a Cell-Matches mehr zeigen. Hat man nicht getan. Weiß nicht warum. Also, WWE nimmt schon ein bisschen hier was aus ihrem Konzept raus. Ich kann jetzt jeder kritisch sehen. Ich sehe es jetzt nicht kritisch. Hauptsache, man sieht ein gutes Match. Ja, auf jeden Fall. Die Sache ist ja die WWE hat jetzt auch ein bisschen schwerer, denn man hat ja zum Beispiel jetzt den Women's-Titel hat man nicht mehr, die Tag-Team-Titel wurden zusammengesteckt. Normalerweise hat man ja schon 8 Matches immer auf der Card gehabt, die gut gefüllt waren, indem man alle Titel aufs Spiel setzte. Da hatte man ja dann schon 8, 9 Titel und so hatte man einen ganzen Pay-Per-View. Jetzt hat man ja nur 6 Titel in der WWE und ah ja, genau, Cruiserweight gab es ja damals auch noch. Und jetzt hat man nur noch 6 Titel in der WWE und natürlich muss dann auch noch was anderes dazukommen. Somit, ja, ich denke mal, das ist jetzt nicht dann allzu schlimm. Vor allem, weil es ja hier nur ein einziges Match in der Maincard ist, welches nicht um Titel geht. Immerhin ist der Champion beteiligt und es ist vielleicht sogar von der Fehde her noch ein Tacken besser als der Main Event. Aber da kommen wir später zu. Ja, da wir das Turn-One-Handicap-Elimination-Match schon angesprochen haben, können wir eigentlich direkt mal tippen, wie es ausgehen wird. Curtis Axel gegen Paul Heyman. Ach Quatsch, mein Gott. Curtis Axel und Paul Heyman gegen CM Punk. Erstmal natürlich zu der Fehde kann man sagen, sehr, sehr gut. Punk gegen Heyman ist jetzt seit Money in the Bank, als Paul Heyman gegen CM Punk turnte. Unglaublich geile Fehde. Diese Promos, die sowohl Paul Heyman als auch CM Punk abgeliefert haben in der Zeit. Brock Lesnar, diese unglaublichen Fights, die man da hatte. Und wie man dann Paul Heyman in ein Match verfrachten wollte gegen CM Punk. Und was hatte man noch? Ja, als CM Punk Curtis Axel besiegt hat und Paul Heyman dann in den Ring musste. Bis jetzt zum morgigen Night of Champions Pay-Per-View. Also gefällt mir unglaublich gut diese Fehde. Aber nichtsdestotrotz denke ich nicht, dass CM Punk Paul Heyman in die Finger kriegen wird, so wirklich bei Night of Champions. Ich denke schon, dass Curtis Axel eliminiert wird. Somit, dass es somit dann nur noch Paul Heyman gegen CM Punk heißt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass CM Punk ein, zwei Aktionen gegen Paul Heyman zeigt, vielleicht ein paar Tritte und Schläge. Aber natürlich ein bisschen mit Paul Heyman spielt und CM Punk wird gewinnen. Aber ich denke, durch Disqualifikation wird er gewinnen, denn ich könnte mir sogar vorstellen, dass man jemand anderes zugunsten von Paul Heyman eingreifen lässt. Da Curtis Axel dann schon weg ist, Brock Lesnar ja noch in der Pause steht, oder eher gesagt wieder in der Pause steht, könnte ich mir vorstellen, dass man einen neuen Paul Heyman Guy aus NXT raufholt und wer das sein sollte, kann ich gleich mal ansprechen, kann man spekulieren, aber dies ist meine Meinung. Curtis Axel wird eliminiert vom Punk natürlich und Paul Heyman muss sich dann CM Punk nur durch die Qualifikation geschlagen geben, da es einen neuen Paul Heyman Guy geben wird. Dies ist meine Meinung dazu. Ja, durchaus umfangreich diese Meinung, Kleisi. Also wäre auf jeden Fall nicht schlecht, würde mir auch wirklich sehr, sehr gefallen, weil ein neuer Paul Heyman Guy, denke ich mal, sehr interessant wäre. Sein würde, zusammen dann vielleicht mit Curtis Axel, sogar ein Tag-Team vielleicht, ich weiß es ja nicht, Axel trägt ja jetzt momentan den Intercontinental-Titel, dann hätte man aber noch ein Tag-Team mehr, dass man, wenn Axel vielleicht den Titel verliert, dass dann man irgendwie noch ein Tag-Team draus macht, keine Ahnung, oder wenn es so kommen würde, dieser neue Paul Heyman sich dann vielleicht doch schon höheren Ebenen bereichert, würde mir doch sehr, sehr zusprechen. Aber bevor ich auch noch dazu ein bisschen was sage, möchte ich erstmal zu der Fehde was sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also es ist ja eigentlich CM Punk gegen Paul Heyman eigentlich schon die ganze Zeit über. Klar hieß das Match beim SummerSlam CM Punk gegen Lesnar, aber die beiden haben sich ja eigentlich nur, wie du es ja auch schon gesagt hast, Kleisi, gebattelt, eigentlich mehr, und Heyman und Punk haben halt so mehr ein bisschen den promotechnischen Teil übernommen, was natürlich nicht schlecht ist und was auch natürlich besser wäre, als wenn Lesnar das Mikrofon in die Hand bekommt, weil nichts gegen Brock Lesnar, er ist zwar ein sehr, sehr guter Wrestler, ein sehr, sehr guter Athlet, ganz klar einer der besten auf der Welt. Der Mann hat wirklich über die 10 Jahre, die er, oder 8 Jahre, die er jetzt nicht mehr in der WWE gewesen ist, wirklich noch viel mehr dazugelernt und ist noch härter geworden als vorher. Und davor schon in den Jahren war er wirklich ein unglaublicher, brutaler Kämpfer. Nichts gegen ihn, aber promotechnisch ist Lesnar einfach leider nichts. Es ist wirklich so, dass es einen Grund gibt, warum Lesnar nicht so oft das Mikrofon in die Hand bekommt, weil Lesnar nicht wirklich viel reden kann. Und dass man hier Heyman und Punk die Promos sprechen lässt, ist gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen bis zum SummerSlam. Ganz genial. Das Match Lesnar-Punk war sensationell. Auf jeden Fall ein Kandidat für Match of the Year. Und jetzt die Fehde. Es war mir klar, dass die jetzt weitergehen wird. Ich dachte aber auch eher so mehr hin, wieder Heyman und Punk machen so promotechnisch und dass dann halt Punk gegen Axel kämpft um den Intercontinental Titel. Aber was würde Punk dem Titel bringen? Weil wenn er jetzt hier gegen Axel verliert, weil er hat jetzt schon gegen Lesnar verloren beim SummerSlam, dann steht er und dann jetzt gegen Axel auch noch verliert, das würde natürlich ihn ein bisschen unterkategorieren, unter halt Curtis Axel, und das, glaube ich, will die WWE nicht, weil CM Punk gehört natürlich zu den besten momentan im WWE-Roster. Und deswegen auch nochmal zu dieser Entscheidung, hier kein Titelmatch draus zu machen, ist richtig, weil Axel ist ein guter Titelträger, der braucht ihn auch noch eine gewisse Weile lang, um sich halt gut einzuintegrieren ins WWE-Roster. Das tut er auch momentan sehr, sehr gut, auch wenn der Titelgewinn ein bisschen früh aus meiner Sicht war. Aber er trägt ihn, finde ich gut, besser als wenn einer nur den Titel so trägt und ab und zu mal in Matches antritt, wie leider Gottes Wade Barrett zuvor, der dann wirklich auch für andere verjobbt wurde, was natürlich nicht aus meiner Sicht schön ist, weil der Mann verdient Besseres. Deswegen halt war gut, dass der Titel gewechselt worden ist. Axel hat ihn, trägt ihn mit Stolz, und ich denke mal, es wird genauso kommen, wie es Kleisi auch schon gesagt hat. Axel wird eliminiert und dann wird das Team von Heyman und Axel gewinnen, aber auch durch Disqualifikation. Also Punk wird das hier, man muss ja dazu sagen, verlieren, weil wenn er auf Heyman eindrischt, dann hat ja eigentlich mit Gegenständen oder sowas, dann hat natürlich das Team von Heyman und Axel gewonnen. Aber ich denke mal, hier geht's in dieser Fehde darum, dass CM Punk Heyman wirklich zur Sau machen muss, dass er wirklich ihn fertig macht bis zum geht nicht mehr dafür, was er ihm angetan hat. Und ich denke mal, das wäre doch ein guter Schluss dann dafür, wie es danach weitergeht. Ich denke mal, neuer Paul Heyman-Guy wäre natürlich interessant. Wem würde man da so ins Augenlicht nehmen? Es gibt viele Leute, die es verdient haben. Corey Graves zum Beispiel, der wurde ja auch schon lange diskutiert. Oder Cassius Ohno, der es aus meiner Sicht auch schon lange verdient hat, da hochzukommen. Also ich denke mal, da gibt es viele, die man auf dem Zettel haben kann. Aber wer es im Endeffekt wird, wenn es so kommt, das ist natürlich noch abzuwarten. Aber ja, ich denke mal, wäre gut, aber ich denke mal nicht, dass es so kommen wird. Okay, also du sagst, kein neuer Paul Heyman-Guy. Es wäre zu schön, um wahr zu sein, sagen wir es mal so, weil es haben viele verdient. Wie gesagt, schon Corey Graves, Cassius Ohno, die könnte ich mir eigentlich sehr, sehr gut als Paul Heyman-Guys vorstellen. Aber ich denke mal nicht. Nee, also wenn, dann denke ich mal, könnte man hier noch eine gute Fehde für Hell in a Cell aufbauen, dass man vielleicht dann Ohno gegen Punk zeigt oder Graves gegen Punk. Das wäre auch interessant. Das könnte man auch zu einem Match of the Year machen. Also wenn man es nicht versaut. Aber bleibt abzuwarten. Ich denke mal, wir müssen uns das erstmal uns alle angucken und danach nochmal uns nochmal darüber Kopf machen. Okay. Ja. Kann man auf jeden Fall konform gehen, größtenteils. Bleiben wir mal kurz beim Thema NXT, wo wir jetzt Paul Heyman Guys für die Zukunft genannt haben, kann man sagen. Gehen wir jetzt weg von der Paul Heyman Szenerie. Was würdest du denn sagen, wer hätte es momentan, nehmen wir jetzt mal Corey Graves und Cassius Ohno weg, aus dem NXT-Roster am meisten verdient, in den Main-Roster zu kommen? Also ich meine, zum Beispiel jetzt, als Beispiel würde ich sogar eine Fehde zwischen Sami Zayn und Antonio Cesaro nennen. Oh ja, das ist wirklich, da hast du wirklich den Nagel getroffen, mein Kleisi. Sami Zayn. Wen könnte. Ja, das ist aber so Kevin. Sami Zayn, auch besser bekannt als El Generico, ist natürlich ein sensationeller Wrestler, und wer seine Matches in den letzten Wochen gesehen hat, ja, das Match vor allem gegen Cesaro. Oder gegen Jack Swagger. Genau, wollte ich auch noch gerade ansprechen, also, Jack Swagger. Ja, no, kein Problem. Hab ich gesehen alles, und ich war baff. Ich war wirklich baff von manchen. Das Ending vor allem gegen Cesaro, das war wirklich eins der besten Endings, die ich in diesem Jahr bisher gesehen habe. Wirklich da, wo, ich weiß nicht, ich glaube, Zayn seinen Finisher zeigen wollte, seinen Tornado DDT. Cesaro ihn abfängt mit diesem Guillotine Hold, oh, ja. Schnappt ihn sich in den Military Press und dann schmeißt er ihn hoch und dann sein Swiss Death, sein Uppercut. Boah, da war man richtig, da war man geschockt. Sowas hat man zuvor noch nicht gesehen, zumindest in der WWE, dass man, was der Cesaro da abgeliefert hat, unglaublich. Und ich meine, der Mann hätte so viel Besseres verdient, weil der Mann hängt da irgendwo unten bei NXT rum, auch wenn es natürlich gute Matches sind, aber ich würde mal sagen, der Mann muss ein bisschen höher kommen, weil, hallo, wer sowas zeigt, der gehört für mich ganz klar in die Midcard. Also momentan ist ja Cesaro auch zwar im Main-Roster dabei, aber er dümpelt ja nur mit Jack Swagger dann in der Tag-Team-Szene rum, was natürlich auch Potenzial hätte, aber wir wissen ja alle, warum das so ist, wegen Jack Swaggers, wegen Eskapaden. Genau, Eskapaden am Anfang des Jahres. Ist es leider so, dass Cesaro da auch ein bisschen mit runtergehalten wird, aber ich denke mal, seine Zeit wird noch kommen. Zu Sami Zayn kann ich nur sagen, unglaublicher Wrestler, und der Mann verdient es auf jeden Fall. Ich denke mal, nächstes Jahr wird er definitiv im Main-Roster von WWE sein, aber ich denke mal, wenn man das hier wirklich über die Bühne bringen will mit einem neuen Paul Heyman-Guy in diesem Match, dann denke ich mal, wird es nicht Sami Zayn, weil der ist gerade mal ein paar Wochen dabei. An dem muss man sich erstmal so ein bisschen gewöhnen. Ich denke mal, aber da wird noch was aus dem. Im nächsten Jahr wird er bestimmt reinkommen. Wen könnte ich mir noch vorstellen? Xavier Woods vielleicht, besser auch bekannt als Consequences Creed. Der wurde ja auch schon mehrmals gehandelt, dass er auf jeden Fall bald in den Main-Roster kommt. Ich könnte mir das auch eigentlich ganz gut vorstellen, dass der auch vielleicht sich da auf die Seite von Heyman stellt. Wen könnte man noch nehmen? Da gibt's eigentlich nicht mehr viele. Bo Dallas, der momentanige Champion, aber es tut mir leid. Ich kann mit Dallas einfach nichts anfangen. Den hat man am Anfang des Jahres versucht, irgendwie ein bisschen in den Main-Roster einzuintegrieren, aber irgendwie hat's aus meiner Sicht nicht geklappt. Das hat man dann auch, glaube ich, wieder schnell abgebrochen. Hat man ja kurzzeitige Fehde mit Barrett gehabt, aber das war ehrlich gesagt nix. Also tut mir leid, ich kann mit dem nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob überhaupt mal was aus dem wird, aber wenn dann mit einem anderen Gimmick, vor allem mit einem anderen Theme-Song, ja, weil der geht mir so was von auf den Senkel, dieser Theme da, das kann man schon gar nicht mal als Jobber-Theme bezeichnen, was er da hat. Also aus meiner Sicht, Bo Dallas, ich will's mal nicht hoffen. Auf der anderen Seite, wir haben gerade von Corey Graves gesprochen, ich könnte mir auch seinen Tag-Team-Partner vorstellen, Adrian Neville, vielleicht setzt man den ein. Es gibt viele, die man da auf der Karte haben kann. Leo Kruger zum Beispiel auch, der hat momentan ein sensationelles Gimmick bei NXT, der, was hat er nochmal, Jäger-Gimmick, glaube ich, oder sowas? Also, das kann ja gut sein, ja. Ja, sensationell anzusehen, also Leo Kruger auf jeden Fall auch einer, den man auf der Zelle haben kann, aber es ist sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Es gibt viele, die es verdient haben, wenn es so kommen würde. Also ich würde die ich gerade genannt habe, bis auf Bo Dallas, würde ich mir auf jeden Fall, könnte ich mir gut vorstellen, würde mich auch sehr darüber freuen. Kann ich mit konform gehen, habt auch keine anderen größeren Namen dabei, außer vielleicht noch für die Tag Team Division die Ascension. Ja, dann könnte man meiner Meinung nach ja die Los Matadores weglassen, weil schon vor ihrem Auftreten habe ich keinen Bock auf dieses Take-Team, das sage ich ganz ehrlich. Primo und Epico, grandiose Wrestler, beziehungsweise grandiose Techniker, aber mit diesem Gimmick, ist halt momentan, kann man wieder aufs PG-Konzept schieben, aber naja, für mich ist sowas nicht unterhaltend, wenn da irgendwie zwei Matadoren mit pinken Bändern an der Kleidung da rumtanzen und Ole schreien. Ja, da kann man eigentlich auch das El Generico-Gimmick zurückbringen in die WWE. Zur Personalie Sami Zayn, der hat ja letztens auch ein Match bei einer WWE House Show, konnte sogar gegen Antonio Cesaro, glaube ich, gewinnen. Nee, Quatsch, doch. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Das einzige Problem, was ich in Sami Zayn sehe, auch wenn er die Massen mitzieht in der NXT, ich bin mir nicht sicher, ob es mit diesem Gimmick, mit diesem zu fröhlichen Gimmick in der WWE momentan hinhauen würde. Also du meinst ja, vielleicht nächstes Jahr, dass es da was wird. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, aber mit diesem fröhlich durch die Welt laufen Gimmick, weiß ich nicht. Ein bisschen ernsteres Gimmick oder vielleicht mal ein Gimmick, welches wirklich eine Personalie richtig anzeigen kann, fände ich es eventuell besser, aber wenn nicht, wenn es so klappen sollte, wie er momentan ist, bei mich zieht er mit auf jeden Fall. Und mit diesen Leistungen im Ring wäre das auf jeden Fall schon großartig. Und mein größter Wunsch momentan wäre ein Match, keine Ahnung, in 2 Jahren, vielleicht sogar früher, ja, in 2 Jahren sagen wir mal, Sami Zayn gegen Antonio Cesaro bei WrestleMania und die ganze Arena mit den Ole Ole Chants für Sami Zayn. Das wäre sowas von awesome, dass ich weiß nicht, ob da noch irgendwas übertreffen könnte. Also ja, Bo Dallas, da kann ich dir zustimmen. Niemals, bitte. No more Bo, da muss ich den NXT-Fans immer wieder recht geben. Der Mann ist uncharismatisch wie sonst was, im Ring meiner Meinung nach Durchschnitt. Und nee, also ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen. Ich meine, als er beim Royal Rumble reinkam, so ruhig habe ich ja lange keine Crowd mehr erlebt. Das war ja höchstens bei den NXT-Staffeln, da war ja so eine leise Crowd, aber bei... Boah, nee, der Typ, der... nee, will ich nicht so sagen. Cassius Ohno könnte ich mir sehr gut vorstellen, würde mich sehr freuen. Ja... Wenn man keinen Bock mehr auf Jack Swagger hat oder ihn zu pushen, dann kann man in der Tag-Team-Szene Antonio Cesaro wieder pushen mit Cassius Ohno, eventuell Reunion of the Tag-Team. Wurde Antonio Cesaro ja auch auf der Gamescom gefragt, wann es wieder ein Tag-Team mit Cassius Ohno gibt. Hat er gesagt, das liegt nicht in meiner Hand, aber er hofft, dass es in nächster Zeit nochmal passieren wird. Und ja, die Ascension habe ich erwähnt. Grandioses Tag-Team und Corey Graves, Adrian Neville, auch super Talente, vor allem Corey Graves. Also da ist eigentlich viel Spielraum. Ja. Gut, kommen wir mal langsam zum nächsten Match und da fangen wir jetzt mal ganz vorne an, nämlich die Pre-Show, ein Tag-Team-Turmo-Match oder wie es grandioserweise die WWE, die Sky Wrestling-Seite auf Facebook übersetzt hatte, das Tag Team Tumult Match um die Number One Contender der WWE Tag Team Titel von The Shield. Die Gewinner aus diesem Match werden auch gegen The Shield antreten in der Main Show. Und ja, bei dem Tag Team Turmo Match 2 Tag Teams starten und wird ein Tag Team, wenn ein Tag Team verloren hat, kommt ein weiteres rein, bis am Ende dann halt das 5. Tag Team im Ring ist und dann gegen das andere Tag Team, was im Ring ist, gewonnen hat. Und dann können sie später am Abend gegen The Shield antreten. Die Reihenfolge, wie sie im Ring sein werden, steht nicht fest. Das ist eigentlich so ein, man kann auch sagen, Tag Team Gauntlet Match, kann man auch sagen. Nämlich die Real Americans mit dem von uns oft angesprochenen Antonio Cesaro zusammen mit Jack Swagger gegen die 3MB. Ich weiß jetzt nicht, wer bei ihnen antreten würde. Ich denke mal, Heath Slater, Jinder Mahal oder so. Richtig. Ja, gut. Ja. Dann natürlich die Usos. Tons of Funk, ja. Sweetie und, ja, jetzt hätte ich fast gesagt Sweetie und Tensai. Sweetie und Rose Clay natürlich. Und, hurra, die Primetime Player. Ja, natürlich Darren Young und Titus O'Neil und das von mir letztgenanntere Tag Team, also die Primetime Players, werden meiner Meinung nach gewinnen und später am Abend auch gegen die Shield antreten. Ob sie verlieren oder nicht, können wir gleich besprechen. Erstmal das Match als Pre-Show, wie man es angesetzt hat, als Number One Contender um die Tag Team Titel, finde ich grandios, muss ich wirklich sagen. Gut, Tag Teams sind jetzt, keine Ahnung, zu 25% nicht mein Fall, aber da spreche ich natürlich von 3MB und Tons of Funk, aber was will man machen? Momentan hat man nichts anderes. Und das kann schon ein tolles Match werden mit den Primetime Players, mit den Usos, mit den Real Americans. Und wie gesagt, das ist immer eine Überraschung wert und keine Ahnung, vielleicht wird man so auch eventuell in dem Tag Team Titel Match die Los Matadores in die WWE jetzt nach ihren Promo-Videos einbringen. Ich bin gespannt. Wie gesagt, für die Tag Team Division ist so ein Terminal Match auf jeden Fall eine super Sache und immer wieder interessant. Und meiner Meinung nach, Primetime Players Darren Young und Tyson Neal werden dieses Match gewinnen und später am Abend gegen The Shield um die WWE Tag Team Titel antreten. Und ja, Primetime Player kann ich nur sagen, finde ich klasse, finde ich top, dass sie jetzt gepusht werden. Die Umstände sind vielleicht so 50% ja, streithaft, kann man drum streiten. Aber ich denke mal, dass die WWE in dem Tag Team schon mittlerweile mal das Potenzial gesehen hat und somit freue ich mich. Wie gesagt, ob sie gewinnen, sage ich gleich. Auf jeden Fall Primetime Player, Darren Young und Tyson Neal, mein Tipp. Ja, ich denke mal, für eine Pre-Show ganz in Ordnung. War ja auch im letzten Jahr schon so, weil man keinen Hauptherausforderer für den United States hatte, hat man einfach mal eine Battle Royale gemacht. Christian. Oder? Genau. Hat er Christian gewonnen? Nee, das war Zack Ryder da immer noch gewonnen. Oh nein, ja. Da gegen Antonio Cesaro dann noch gekämpft hat, genau. Das habe ich zwar auch nicht verstanden, damit habe ich auch ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber Match war nicht so gut, aber hat ja nicht an Antonio Cesaro gelegen. Naja, wir wissen an wem. Aber das, was wir hier haben, das zeigt mir auch wieder, dass die WWE dafür keinen Platz hatte für eine Fehde. Sollte dennoch interessant werden, was man hier alles hat. Die Usos sind ein gutes Tag-Team. Die Real Americans arbeiten eigentlich auch sehr, sehr perfekt, auch wenn sie sehr, sehr underrated sind. Also ja, also sie dürfen sich für andere Tag-Teams hinlegen, so kann man sagen. Ja. Für eigentlich noch ein relativ neues Tag-Team. Ja, dann haben wir noch die FreeMB, zu dem möchte ich am besten gar nichts sagen. Also das ist... Tut mir leid, ich verstehe immer noch nicht, warum die immer noch nicht gesplittet worden sind, weil ja, dieses Tag-Team für mich keine Funktion mehr hat. Am Anfang war es vielleicht ein bisschen lustig, wo die drei dann da irgendwie in eine Karaoke-Bar gegangen sind. Das war nicht dann noch eigentlich sehr, sehr lustig, die Anfangszeiten der FreeMB, aber so nach TLC fand ich die dann schon wieder, nach TLC war dann bei mir ganz klar, aus diesem Tag-Team wird nie was. Das ist so ein zusammengewürfelter Müll mit einem Inder, mit einem verrückten hier Rockband-Fanatiker und einem Schotten, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Also das Mahal und McIntyre sind für mich zwei, die überhaupt nicht da reinpassen. Aus meiner Sicht sehr, sehr schade für Drew McIntyre, weil aus dem hätte man so viel machen können. Ich weiß nicht, ob man überhaupt noch mal was an ihm retten kann. Ich hoffe es mir auf jeden Fall, weil der hat eigentlich noch gute Jahre vor sich. Ich denke mal nicht, dass der in den nächsten 3-4 Jahre aufhören wird. Wenn die WWE da nochmal irgendwas retten will, dann sollten sie es jetzt tun und die FreeMB auflösen. Mit Mahal kann ich nichts anfangen. Slater kann man als Witzfigur hinstellen, das ist kein Problem. Kann man immer wieder für Sportsmanship hinstellen, aber löst endlich diese scheiß FreeMB auf. Das geht mir echt mit dem, mit diesem Tag-Team geht's bergab, weil vor allem nur immer Slater und Mahal kämpfen. McIntyre darf nie ran. Das kann ich auch irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen, dass der Beste aus diesem Team nicht eingesetzt wird. Wenn schon, denn schon, sage ich dazu nur. Tons of Funk, ja, zu dem will ich auch am besten nichts sagen, ist halt für die kleinen Kinder da. Die werden auf jeden Fall hier auch nicht gewinnen. Die Usos, um jetzt mal hier die Favoriten auszumachen, die Usos sind, denke ich mal, in den letzten Monaten wieder präsenter geworden. Also sie durften wieder mehr zeigen. Hatten ja auch das Match bei Money in the Bank gegen The Shield. War gut, auf jeden Fall. Klar, die beiden sind sehr, sehr gute Wrestler, so wie ihr Vater auch damals gewesen ist. Also die beiden, man weiß, von welcher Familie die abstammen. Dennoch glaube ich nicht, dass sie hier gewinnen werden. Die hat mal wieder ein Hoch, aber ich denke mal, jetzt kommt wieder eher mehr so ein Tief für die Usos, was natürlich schade ist, weil die Tag-Team-Titel sind aus meiner Sicht da schon lange überfällig. Die Real Americans wäre eine Überraschung, wenn die hier gewinnen würden. Ich denke mal auch nicht, dass das hier so kommen wird. Und die Primetime-Players haben momentan ein so großes, nach dem Outing von Darren Young, so einen großen Hoch bekommen. Die sind ja auch dadurch face geturnt, was nicht unbedingt schlimm sein muss. Sie haben ihr Gimmick immer noch, sie haben ihre Präsenz immer noch mit dem Millions of Dollars. Also sie reißen die Fans immer noch, genauso wie sie als Heels damals dargestellt worden sind. Finde ich ganz gut. Ich hoffe, dass sie gewinnen werden. Und ganz ehrlich, auch wenn The Shield zwar ein gutes Tag Team ist, ich hoffe, dass die Primetime Players hier gewinnen werden. Ist momentan so mein Lieblings-Tag Team in der WWE. Sehr unterhaltsam, sehr gut im Ring. Also ich denke mal, da ist ein Titelgewinn drin. Aber zur momentanigen Fehde wegen der Corporation, ich weiß nicht, ob da die WWE wirklich darüber nachdenkt, hier Rollins und Reigns die Titel abzugeben. Okay, also darf ich jetzt mal draus schließen, Kickoff Tag Team Tournament Match gewinnen die Primetime Players und Titelmatch gewinnt The Shield. Also für beide Matches mein Gefühl. Achso. Also ja, nein. Also ich wünsche mir, dass die Primetime Players die Titel gewinnen, aber mein Gefühl sagt mir eher, wegen der ganzen Storyline mit Triple H, Orton, Bryan da oben, mit der Corporation, denke ich mal nicht, dass The Shield den Titel hier verlieren werden. Vielleicht führt man danach eine Fehde, das wäre auch ganz interessant eigentlich, da könnte man da noch ein bisschen was aufbauen. Vielleicht für Hell in a Cell, ich weiß es nicht, oder für Battleground, ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Müsste aber Hell in a Cell sein, ne? Moment, nee, Battleground ist Anfang Oktober und Hell in a Cell Ende Oktober. Ach so, naja, okay, dann denke ich mal, könnte man da eine Fehde bis Battleground aufbauen und vielleicht gewinnen dann da die Primetime Players die Titel. Wäre auf jeden Fall ganz schön, weil sie haben es aus meiner Sicht schon seit über einem Jahr verdient. Und seit über einem Jahr sind sie ja leider verjobbt worden, bis jetzt halt hierhin zum SummerSlam, bis zum Outing von Darren Young. Fand ich leider Gottes sehr, sehr schade, dass man die dann nicht weiter gepusht hat. Aber jetzt sind sie wieder auf einem Hoch. Gefällt mir ganz gut. Also, die Primetime-Players, ich hoffe, sie werden auf jeden Fall bald das Titelgold erreichen. Aber hier, für Night of Champions, werden The Shield erstmal die Titel sichern. Ja, die sehe ich ebenfalls so. Eine Fehde hoffe ich, dass eine entstehen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die, wie gesagt, eben, wie ich eben erläutert habe, die Los Matadores ihr Debüt feiern. Eventuell sowas passiert, aber wie gesagt, ich kann es mir nur vorstellen, aber verneine dies direkt mal und denke mal, dass die Los Matadores vielleicht in 2 Wochen bei Raw ihr Debüt feiern. Kurze Frage, Los Matadores Debüt bei Night of Champions? Nee, glaube ich nicht. Also vielleicht so als Überraschungstag-Team in dem Terminal-Match? Ja, dann müsste man ja die dann gegen die Shield reinstellen, weil dann hat man hier ein neues Tag-Team mit 2 alten Bekannten, aber das hat man dann gleich wieder irgendwie verjobbt für andere. Das wäre, glaube ich, nicht. Ich sage das mal in den Worten von Triple H, best for business. Ja. Ich denke mal, dass die Matadores ihr Debüt ein paar Wochen später bekommen werden bei Raw, vielleicht so gegen The Shield. Weiß ich nicht. Wir werden sehen, wie es kommen wird. Aber ich denke mal nicht, dass es bei Night of Champions zum Debüt der Matadores kommen wird. Alles klar, ja, wie gesagt, ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, aber ja, so eine große Überraschung, Debüt vom Tag Team im Kickoff ist auch so eine Sache. Somit sage ich jetzt auch mal nein. Und zum Tag Team Heel Match muss ich dir vollkommen zustimmen, The Shield, also Seth Rollins, Roman Reigns verteidigen. An sich finde ich es schade, dass The Shield noch immer die Titel hat, da The Shield ist eigentlich ein unabhängiges Tag-Team. Sie wollen sich nicht nach der WWE richten. Sie wollen, wie gesagt, unabhängig sein. Und meiner Meinung nach brauchen unabhängiges Tag-Team keine Titel, dieses Stable. Sie sind jetzt sie sind Bodyguards. Kann man eigentlich schon sagen, Security von Triple H, Stephanie McMahon, Randy Orton etc., der Corporation. Ja, und klar sehen sie dadurch stark aus, wenn sie dann mit ihren Tag-Team-Titeln oder United States-Titeln, also mit den Titeln dastehen, aber die brauchen das nicht. Also, sie können die Security, den Schutz von Triple H und so spielen, aber ein unabhängiges Tag-Team meiner Meinung nach braucht keine Titel. Das finde ich ein bisschen schade. Somit, ja, kann man fast schon sagen, leider Tag Team Titelverteidigung von The Shield. Gehe ich also mit ihr vollkommen konform. Zwar mag ich The Shield, das Stable sehr, aber mittlerweile sehr eintönig. Die kriegen immer neue Gegner, machen dann aber immer das Gleiche. Ist jetzt zwar was Gutes, dass sie mal der Corporation helfen, aber ja, warum die noch Titelträger sind. Auch Dean Ambrose, bei dem ich es ja noch halbwegs verstehen kann, bei einem Einzeltitel, aber weil das ist ja noch okay, aber da ist auch halt die unabhängige Sache. Ich weiß nicht. Naja, The Shield verteidigt die Tag Team Titel und wir kommen direkt zu Dean Ambrose, nämlich der verteidigt seinen United States Titel gegen Dolph Ziggler. Diese Fehde fing erst vor 2 Wochen an. Nee, Quatsch, letzte Woche, als Dolph Ziggler im Ring stand und auf seinen Gegner Ryback wartete, Dean Ambrose Dolph Ziggler attackiert hat und danach ist ein, ja, man kann schon sagen, Squash-Match zwischen Ryback und Dolph Ziggler gab. Bei SmackDown gab es dann, glaube ich, Ähnliches, ich bin mir nicht sicher, und bei Raw in dieser Woche war ja auch Dolph Ziggler nochmal von Dean Ambrose attackiert worden. Ich weiß nicht, gegen wen Dolph Ziggler in dieser Woche dann verloren hat. War es wieder Ryback? Weißt du? Nee, dazu kann ich leider nichts sagen. Aber ich glaube, ja doch, ich glaube, Dolph Ziggler hat... Nein. Ryback hat ja gegen Rob Van Dam gekämpft. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Dolph Ziggler wurde ja mehrmals jetzt attackiert und... Ja, Fehde ist es trotzdem nicht. Ein, zwei Mal attackieren ist kein Fädenaufbau, vor allem weil es keine wirkliche Antwort von Dolph Ziggler gab. Ich habe jetzt ehrlich gesagt SmackDown noch nicht geschaut. Aber ja, United States Title Match. Fehde her ist da nichts, beziehungsweise sehr, sehr wenig. Aber rein wrestlerisch kann man, wenn man den beiden genug Zeit gibt, ich denke mal, das kann um die 7 bis 10 Minuten gehen. Kann das schon sehr, sehr, ja, nicht sehr, sehr, sagen wir mal, mehr als ordentliches Wrestling-Match geben mit guter Unterhaltung. Ich glaube nicht, dass es in diesem Match Eingriff der jeweils anderen Shield-Mitglieder geben wird, sowohl im Tag-Team-Titel-Match auch als im United States-Titel-Match. Und hier denke ich, dass Dolph Ziggler, ach Quatsch, glaube ich, dass Dean Ambrose seinen United States-Titel gegen Dolph Ziggler jetzt verteidigen kann. Ja, weil Dean Ambrose ist, man muss es so sagen, der Anführer von The Shield und die Nummer 1 bei Triple H in seiner Security und da kann gerade er jetzt nicht den Titel verlieren und Gegenfrage ist dann natürlich, was es Dolph Ziggler bringen würde. Generell, er war World Heavyweight Champion zum zweiten Mal, wurde dann so wieder bei der ersten Titelverteidigung nach seiner Gehirnerschütterung musste den Titel verlieren. Ja, dann kommt er würde er eine richtig gute Dieben-Fehde mit reingedrückt, zusammen mit Biggie Langston dann noch. War ein ordentliches Match beim SummerSlam und jetzt steht er da um den United States-Titel. Ja, an sich, die beiden Namen wären super, könnte man eine super Fehde draus machen, aber um United States-Titel. Ich habe so das Gefühl, Dolph Ziggler muss wieder bei Null anfangen und das finde ich sehr, sehr schade. Und er wird auch nicht den United States-Titel gewinnen, ja, und weiter momentan wieder in der Mid-Upper-Card rumdümpeln, was sehr, sehr schade ist. Aber Dean Ambrose wird auch hier für The Shield verteidigen und somit bleiben alle drei Shield-Member meiner Meinung nach Champions. Ja, Dolph Ziggler, ist schade, was momentan wieder um ihn ist. Klar, wie willst du ihn jetzt wieder reinbringen, aber man hätte ja mit Alberto Del Rio da irgendwie noch ein bisschen was weiterführen können, weil ich meine, klar, Christian war jetzt, man hätte beim SummerSlam aus meiner Sicht schon Del Rio gegen Ziggler machen müssen, um da vielleicht nochmal irgendwie einen Schlussstrich zu ziehen, weil unter diese Fehde, schade, dass man das nicht gemacht hat. Beim SummerSlam hat man jetzt Christian hingestellt, war natürlich nicht schlecht, gar nicht, sehr gut eigentlich sogar das Match. Jetzt hier gegen RVD bei Night of Champions. Schade, dass man da Ziggler nicht irgendwie nochmal mit reingebracht hat nach der längsten Fehde. Klar, es kam da noch was mit Biggie Langston, das musste zu Ende gebracht werden. War natürlich storyline-technisch richtig, aber nach dem Sieg gegenüber Langston und AJ in diesem Mixtag-Team-Match beim SummerSlam hätte ich mir vielleicht gedacht, na, vielleicht lässt man Ziggler jetzt doch nochmal gegen Del Rio antreten, aber so ist es leider nicht gekommen, denn jetzt ist RVD Number One Contender. Schade, und Ziggler darf wieder, wie Kleisi hat es gut auf den Punkt gebracht, wieder von Null anfangen. Finde ich schade, denn ich kann mir eigentlich keinen Titelwechsel hier vorstellen. Warum auch? Warum sollte Ziggler jetzt den Titel gewinnen? Das wäre eigentlich rein storyline-technisch nicht machbar, kann man schon fast sagen dazu. Also man hat die Corporation gerade, die am dominieren ist, und dazu gehört The Shield. Und klar, gleich jetzt auch schon gesagt, unabhängiges Tag Team, die Titel sind da eigentlich völlig überflüssig bei den dreien, aber der Titelwechsel würde trotzdem jetzt sehr überraschend kommen und eigentlich für die ganze Storyline wäre das total sinnlos und überflüssig, wie ich schon bereits gesagt habe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Ziggler das hier gewinnen wird. Ziggler wird wahrscheinlich jetzt hier sich für Dean Ambrose hinlegen, wie auch schon in den letzten Wochen gepunished worden ist von Dean Ambrose und dann nochmal von Ryback gesquashed wurde. Keine Ahnung, warum das jetzt so gekommen ist, und Dolph Ziggler meiner Meinung nach hat ja eigentlich überhaupt nichts dafür getan, um ein Titelmatch zu bekommen. Also um das mal so auf den Punkt zu bringen. Also ich verstehe nicht, warum man jetzt hier ein Match auf die Beine stellt, weil man halt hier keine Fehde mehr hat, weil man hier irgendwie, ich weiß nicht, überhaupt nichts auf dem Zettel hatte und man in letzter Minute gesagt hat, ach fuck, ist ja Night of Champions, wir haben ja noch einen United States Titel, der muss auch verteidigt werden. Also so denke ich mal, glaube ich, war es hier in Stamford, haben sich bestimmt so gedacht, ah fuck, da muss noch jemand gegen Ambrose kämpfen. Und somit hat man Ziggler schnell ausgewählt, der dann halt gegen Ambrose kämpft, weil er ihn ein paar Mal attackiert hat. Also Storyaufbau, totaler Schwachsinn, kann ich überhaupt nicht hier irgendwie nachvollziehen. Keine Ahnung, was das soll. Match könnte gut werden, kann man auf jeden Fall hier an dieser Stelle sagen. Wenn man die beiden lässt, dann wird das definitiv, denke ich, auch ein gutes Match werden. Wenn man denen so 10 Minuten gibt, hat man ja bei SummerSlam auch bei Ambrose gegen AVD gemacht. War richtig gut, also aus meiner Sicht Dean Ambrose beste Leistung bisher in der WWE, durfte auch mehr zeigen als sonst, weil The Shield, wir kennen sie ja eigentlich alle drei sehr gute Wrestler, aber halt wegen ihrem Gimmick, halt wegen The Shield dürfen sie nicht so viel zeigen. Aber beim SummerSlam war das recht gut und ich denke mal, wenn man den beiden hier Zeit gibt, Ziggler und Ambrose, dann definitiv kann man da was auf die Beine stellen. Und ich denke, wie ich schon bereits gesagt habe, Titelwechsel ist total überflüssig. Ambrose behält den United States Titel. Ja, springen wir direkt mal zu dem Match, wo der Ziggler eigentlich drinstecken müsste, nämlich das World Heavyweight Titel Match zwischen Alberto Del Rio, ja, und Rob Van Dam. Also Rob Van Dams Leistung als ECW-Originale und generell als Wrestler in allen Ehren, aber warum? Das ist für mich nicht, wie Triple H sagt, good for business oder best for business. Zwar kann Rob Van Dam ordentliche Matches abliefern noch immer, Alberto Rio natürlich auch, aber das wird kein Erfolg. Das kann jetzt nicht irgendwie Geldmacherei sein, dieses Ansetzen von Matches, oder die WWE ist einfach nur dumm, weil ich glaube, es ist ja eigentlich klar, dass bestimmt keine früheren ECW-Hardcore-Fans oder ECW-Fans einschalten werden, nur weil Rob Van Dam in einem World-Title-Match steckt, was er wohl auch noch verlieren wird, also, und dann noch mit so einem nervigen Ricardo Rodriguez an der Seite. Also, das wäre der perfekte Moment gewesen, also, als der Rio Ricardo Rodriguez attackiert hat. Das war der perfekte Moment, um Dolph Ziggler dann zurückzubringen an eventuell, weil Ricardo Rodriguez eventuell an Dolph Zigglers Seite kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich glaube, das ist es momentan alles besser als Ricardo Rodriguez an der Seite von Rob Van Dam, weil das geht ja überhaupt nicht, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Also, Alberto Rio hat Ricardo Rodriguez attackiert, und das wäre doch der perfekte Moment gewesen, um dann Dolph Ziggler wieder in die Fehde reinzubringen. Als dann Retter von Ricardo Rodriguez sozusagen. Also, nee. Nee. Also Rob Van Dam, also das Match kann okay werden, aber ich freue mich überhaupt nicht drauf. Die Fehde ist zwar jetzt über ein paar Wochen seit dem SummerSlam gezogen, aber ich finde wirklich, das ist eine schlechte Fehde. Die unterhält mich keinesfalls. Immer wenn Rob Van Dam hat eine Promo, hat ein Match, Alberto Rio hält eine Promo, toll. Alberto Rio hat ein Match, Rob Van Dam vielleicht auch, und Ricardo Rodriguez sorgt mit Rob Van Dam Chance dafür, dass Rob Van Dam dann gewinnen kann irgendwie. Also das, nee. Ich wünsche und denke, dass Rob Van Dam nicht den Titel gewinnen wird, weil das wäre sozusagen der Gnadenschuss, muss man sagen. Also, nee. Nein, nein, nein, kann ich dann. Also, ich kann mich hier nur in Rage reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, meiner Meinung nach, da sind junge Talente wie Cody Rhodes, Gut, er ist jetzt halt entlassen wegen seiner Hochzeit, ist er jetzt für ein paar Wochen Auszeit. Flitterwochen, Knickknack. Wade Barrett. Also Dolph Ziggler haben wir jetzt auch besprochen oder was weiß ich, da gibt's so jede Menge und da kommt so ein alter Sack wie Rob Van Dam, der halt seine Kohle bekommt und ordentliche Matches bestreiten kann und halt hier in der Geschichte bekannt ist, aber was keinen früheren ECW-Zuschauer, der dann halt noch extra Geld in die Kassen spielen soll, durch indem er Pay-Per-View bestellt, interessiert. Das interessiert keine Sau von den früheren ECW-Zuschauern, zumindest nicht die richtigen, also nee. Alberto Rio wird das Match hoffentlich gewinnen. Ja, Gleisi hat eigentlich soweit alles gesagt. Ich habe auch schon meinen Teil vorhin dazu beigetragen. Ziggler wäre ja aus meiner Sicht der bessere Gegner für der Rio gewesen, um hier endgültig einen Schlussstrich zu ziehen, um dann hätte vielleicht Ziggler nochmal gewinnen können und dann nochmal einen etwas längeren Title Run in seinen Karrierelauf eintragen zu können. Aber nun ist es mal so gekommen. Verstehen kann ich es jetzt zwar nicht, warum man Rob Van Dam jetzt hier hinstellt und noch um hier die Kirsche oben drauf zu legen, hier noch Ricardo Rodriguez an seine Seite stellt, nur weil der Rio ihn attackiert hat, was auch schon wirklich sehr, sehr lange überflüssig war, überfällig war, nicht überflüssig, sehr lange überfällig war, weil es so kurz vor dem Face-Turn von Del Rio im letzten Jahr habe ich wirklich gedacht, dass dann irgendwie eine Fehde mit Del Rio und Rodriguez entsteht, weil Rodriguez ist ja auch eigentlich ein Wrestler, dass man da vielleicht irgendwie was aufbaut, aber dann kam ja der Face-Turn und dann kann man natürlich da wieder irgendwie nicht darauf zurückgreifen. Jetzt hat man ihn halt wieder hier geturnt, jetzt hat man ihn attackieren lassen. Aber ich meine, was willst du da aufbauen? Jetzt ist der Rio World Heavyweight Champion. Willst du Alberto Del Rio gegen Ricardo Rodriguez hinstellen? Ricardo Rodriguez, der über die Jahre nur wie ein Trottel dahingestellt worden ist. Wirklich, wer keine Insider liest, der weiß, dass der nicht wrestlen kann. Ja, weil der sich da immer wie ein Mädchen im Ring verhält. Dann ist das klar, dass sowas nicht funktionieren kann. So hat man es nicht gemacht. Ist auch gut so, wie ich finde. Also da sehe ich lieber Van Damme als Rodriguez an dieser Stelle. Zwar könnte das Storyline technisch besser sein, aber vom Match her, weil die WWE bestimmt dann nicht Rodriguez auf einmal wie der Top-Wrestler aussehen lässt, denke ich mal, ist es doch hier an dieser Stelle besser gewesen. Aber warum zur Hölle stellt man jetzt Rodriguez an die Seite von Van Damme? Das kann ich nicht nachvollziehen. Warum? Weil der jetzt eine Fehde mit dem hat nach Night of Champions, wenn das alles gegessen ist. Ich denke mal nicht, dass es bis Battleground diese Fehde weitergehen wird. Ich denke mal, man wird wieder einen neuen Hauptherausforderer suchen. Da kann ich es ehrlich gesagt nicht verstehen, wieso man ihn jetzt hier an die Seite stellt. Danach ist er eh weg. Was macht man dann mit Rodriguez? Keine Ahnung. Dann wird er entlassen. Dann sieht man 2 Monate nichts von ihm. Vielleicht wird er Backstage irgendwo eingesetzt. Danach ist er weg. Endgültig. Also völlig überflüssig, hier Rodriguez an die Seite von Van Damme zu stellen. Und für Van Damme kann ich nur sagen, Arschkarte gezogen. Weil was hat er gesagt, als er den Vertrag unterzeichnet hat? Also als Triple H halt versucht hat, Van Damme rüberzuholen. Er hat gesagt, er will nur in Fehden reingesteckt werden, wo er wirklich auch präsent ist. Ja. Und wo er wirklich auch gut genutzt wird. Also gut genutzt ist aus meiner Sicht was anderes. Und er sagte, WWE hat ihn in 48 Sekunden wieder besser dargestellt als TNA in den letzten 3 Jahren. Ja, aber TNA zumindest hat Van Damme, als er zu TNA kam, gleich in die höheren Regionen eingestellt und hat, glaube ich, auch sogar nach nur 5 Monaten gleich den TNA World Title gewonnen. Und jetzt ist es so, Van Damme ist in der WWE und darf sich für Dean Ambrose hinlegen und so wie es aussieht, wird er sich wahrscheinlich auch für Del Rio hier am Sonntag hinlegen. Also ich kann da ehrlich gesagt nichts von einer Verbesserung sehen. Man kann Van Damme zwar in gute Matches stecken, aber Van Damme an sich kann man nicht in gute Fäden stecken und somit auch als World Champion einstellen. In TNA aus meiner Sicht hat man das gut gemacht. Im Jahr 2010, da war Van Damme eigentlich sogar schon neben AJ Styles das Aushängeschild. Natürlich über die Jahre ist es ein bisschen dann nach hinten gegangen, vor allem nach dem X-Division-Title-Gewinn bei Bound for Glory im letzten Jahr, aber dennoch, ehrlich gesagt, finde ich, dass TNA Van Damme eigentlich gut eingesetzt hat. Ich verstehe nicht, warum der sich da runtergemacht gefühlt hat. Also kann ich bis heute nicht verstehen. Für mich auch immer noch eine Frechheit. Klar stimmt das, Van Damme war zwar auch in TNA nichts Großes nach seinem Titelgewinn, aber sowas dann auszudrücken, und ich meine, hier wird er auch nicht besser eingesetzt, das ist, kann ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Und ich bin mal gespannt, wie es ausgehen wird. Ich hoffe mal, der Rio gewinnt und dass man da ganz schnell den Strich unter die Sache zieht. Ja, richtig. Kann ich mal wieder nur konform gehen. Also wirklich, da gibt es nichts schön zu reden bei dieser Fehde. Außer vielleicht, wie du gesagt hast, besser Rob Van Dam als Ricardo Rodriguez in diesem Match gegen Alberto Rio, aber nee, also das ist schon, ja, wenn man daran wirklich denken muss, an die ganze Geschichte, da kann man sich direkt ein Aspirin einwerfen, also nee. Eine Möglichkeit wäre vielleicht, um mal wieder andere Talente zu fordern, ein Cash-In von Damien Sandow, so eine Randnotiz. So könnte man dann auch bei seiner Rückkehr bald Cody Rhodes dann nach einer Fehde von David Sandow gegen ja, Alberto Rio. Das hört sich dann auch wieder scheiße an, wenn die beiden dann eine Fehde machen. Ich weiß, na. Also ist zwar eine Randnotiz, könnte ich mir vorstellen, dass. Also könnte natürlich immer passieren, dass David Sandow vielleicht nach einem Sieg, überraschenden Sieg von Rob Van Dam eincashen wird und dann die Fehde und dann gewinnt. David Sandow die Fehde und dann kommt Cody Rhodes zurück und hat eine Fehde und wird dann World Heavyweight Champion, aber das wäre natürlich auch wieder dumm. Das wäre dann einen Monat nach dem SummerSlam, wo es zwischen John Cena und Daniel Bryan den Titel wechselt und dann den Cash-In gibt. Dann hier um den World Heavyweight Titel einen Monat später, nur ein Pay-Per-View später, nur das gleiche. Wäre natürlich auch dumm. Also ich habe zwar jetzt, stell zwar jetzt die Frage, Cash-In von Damien Sandow in Raum, aber ich sag direkt als Antwort, nein, noch nicht. Nee, also gehe ich konform mit. Also ich denke mal, man hat Orton erst beim SummerSlam eincashen lassen, mit Sandow wird man dann noch eine gewisse Weile warten. Ja. Würde es denn die World Heavyweight Titel Fehde geben zwischen Damien Sandow und Cody Rhodes noch? Das ist eine gute Frage. Vor WrestleMania denke ich mal nicht. Ich denke mal, der Rio wird den noch ein, zwei Monate halten. Ob Sandow danach ein Cash ist die Frage, aber ich denke auch mal nicht auf der Road to WrestleMania. Ich denke mal nicht, dass die WWE, wir kennen einige WWE-Offizielle, die sagen, nee, sowas wollen wir nicht auf der WrestleMania-Card haben. Was ich natürlich nicht nachvollziehen kann, aber ja, best for business, ne? Nach dieser Einstellung. Sandow gegen Rhodes, denke mal, wird man nicht auf die WrestleMania-Card setzen im World Heavyweight Title Match. Ich denke mal, alles wird nach WrestleMania geregelt. Vielleicht lässt man Sandow auch bei WrestleMania eincashen. Ich weiß es nicht. Wäre auch mal ganz interessant anzusehen. Wäre das erste Mal. Wäre auf jeden Fall nice. Damien Sandow hat es auf jeden Fall verdient. Und danach eine Fehde mit Rhodes. Ich weiß ja nicht, wie man Rhodes jetzt wieder einsetzen will nach seiner Auszeit. Ja, das ist die Sache. Man kann ja, ja auch denken, dass vielleicht Cody Rhodes dann erstmal an der Seite von Big Show und Daniel Bryan irgendwie gegen The Shield und die Corporation Genau, vielleicht zur Survivor Series hin, vielleicht macht man da ein großes Elimination Tag Team Match zu dieser ganzen Situation. Ich weiß es nicht, das ist die Frage, ob man dann wirklich, ob man dann auch was für Cody Rhodes über diesen langen Zeitraum hat oder man macht es doch bei WrestleMania. Ich weiß es nicht, das ist eine wirklich sehr, sehr schwere Frage, man muss die jetzt erstmal abwarten, was noch alles so passiert, weil bei der Champions kann einmal ein großer Schlag kommen, mit dem wir alle nicht gerechnet haben und dann müssen wir nochmal komplett umdenken. Also ja. Erstmal warten und dann schauen, wie es passiert. Ja, da schließe ich mich an, bevor wir uns jetzt irgendwie noch wieder Hoffnung auf alles Mögliche machen und danach enttäuscht werden. Ja. Eventuell sagen wir besser nichts dazu und gehen mal zum Frauenmatch, zum Divas-Titel, ein Fatal 4-Way-Match mit der Championess AJ Lee, mit Brie Bella, mit Natalya und Naomi. Ja, momentan kann man die Divas Division eigentlich ausschließlich als Total Divas Promotion ansehen. Muss man ganz ehrlich so sagen, Total Divas, meiner Meinung nach ein sehr, sehr unterhaltsames Konzept. Schaue ich mir einmal die Woche gerne an. Bin eigentlich nicht so der Typ, der sowas schaut. Aber gefällt mir schon sehr gut insgesamt. Und aber meiner Meinung nach sollte man es keinesfalls mit in die Shows nehmen, vor allem nicht zu einem Divas-Titel oder generell Pay-Per-View-Match. Zwar hat man das mit diesem Hashtag Pipebömmchen von AJ Lee vor ein paar Wochen sehr, sehr gut gemacht, weil die hat richtig reingehauen, also das Pipebömmchen, wo sie eigentlich auch ja, eventuell wahre Sachen gesagt hat. Dann gab's ja, ich weiß gar nicht, was es gab. Da hat gab's ein Match zwischen Natalya und Brie Bella, glaube ich, wo dann AJ eingegriffen hat, wo sie dann von allen vermöbelt wurde. Und dann letzte Woche gab's ja das Number One Contender Match, Triple Threat Match, und da wurde sie dann auch nochmal, nee, da wurde sie nicht fertig gemacht, dann wurde, ja, ich weiß es gar nicht mehr, was da passiert ist, aber auf jeden Fall Fatal 4-Way Match, und ich denke, nee, ich weiß nicht. AJ Lee wurde in letzter Woche tatsächlich trotz Champion-Titel schlechter dargestellt. Vorm SummerSlam verloren gegen Natalya und den Great Khali. Beim SummerSlam gegen Dolph Ziggler und Caitlyn, was ich natürlich voll und ganz verstehen kann. Nach Night of Champions hat sie auch wieder verloren, glaube ich. Außer das eine Titelmatch gegen Caitlyn nochmal. Ja, dann hat sie noch an der Seite von Layla und Aksana verloren, glaube ich. Und ja, wurde dann halt noch vermöbelt von den Total Divas. Und ich glaube, das wird sich jetzt auch nicht ändern. Meiner Meinung nach, die beste Wrestlerin in diesem Fatal 4-Way Match wird den Titel mit nach Hause nehmen. Ich lehne mich auf dem Fenster und sage, Titelwechsel, neue Divas Championess nach Night of Champions wird Natalya sein. Und ich denke, während des Matches könnte außerhalb des Rings noch ein Brawl ausbrechen zwischen den drei Begleiterinnen der Gegner von AJ Lee, nämlich somit Nikki Bella. Ja, Natalya hat keine Begleiterin, vielleicht Jojo. Ah ja, bei Brie Bella natürlich Nikki Bella und Eva Marie, die bezaubernde Eva Marie. Ja, ist doch so. Natalya, ja, wie gesagt, mit Jojo. Und übrigens ja, die seit kurzem neuesten Freundin von dem um einiges älteren Randy Orton. Und bei Naomi ist natürlich Cameron. Und ja, man hat immerhin die drei begabteren Damen im Ring als Gegnerin von AJ Lee gestellt. Und ich sage, wie gesagt, es würden Brawl zwischen dann den Total Divas geben, die nicht im Match beteiligt sind, und Aksana, Alicia Fox und Layla eventuell. Also die Heels, die auf der Seite von AJ Lee stehen. Und vielleicht wird durch eine Ablenkung dann Natalya irgendwie gewinnen können. Also ich sag mal, ja, ich sag mal, Natalya gewinnt durch, ich sag jetzt auch mal, durch Aufgabe von Brie Bella oder so. Also, bevor ich jetzt mich wieder drum rumrede, Natalya wird den Divas-Titel gewinnen. So, Natalya gewinnt das Match. Ja, Total Divas Division. Das kann man eigentlich so bezeichnen. Ich weiß nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Das regt mich in manchen Sachen wirklich sehr, sehr auf. Auch hier beim Wrestling, wenn man eine, man kann es ja, wie kann man es aus, wie kann man Total Divas beschreiben? Doku-Soap oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber warum integriert man das jetzt alles hier noch mit in die Main-Shows mit rein? Ich verstehe das nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde sowas ehrlich gesagt immer wieder, um es ein bisschen robust auszudrücken, ich finde es beschissen, weil das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Das eine ist Wrestling, das andere ist halt ein bisschen mehr hinter die Kulissen geguckt. Und ich verstehe nicht, warum man das hier alles so mit reinbringt. Und auch dann noch mit hier diesen anderen Tussen da, die auch von Total Divas sind, keine Wrestlerin sind, Eva Marie. Klar kann man die an die Seite stellen, passt immer sehr, sehr gut. Aber das eine Segment von letzter Woche, nicht von letzter Woche, von einigen Wochen da, mit dem Miss TV da, die Ankündigung für Total Divas, wo dann Eva Marie Jerry Lawler hochgebeten hat, nee, oder wer war's? The Miz, ich weiß es nicht, wer es, aber auf jeden Fall kam er hoch. Ja. Und irgendwas mit Eva Marie. Ja, ja. Und als The Miz hat Jerry Lawler in den Ring gebeten und dort hat Jerry Lawler von Eva Marie eine Schelle bekommen. Ja, also, warum? Verstehe ich nicht. Total sinnlose Segment, ging dann wieder runter. Dann hat The Miz gesagt, freuen Sie sich auf Total Divas, und danach war das Segment zu Ende. Total sinnlos. Die Sendung kann ich leider nichts beurteilen. Ich habe bisher noch keine gesehen. Ich habe leider Gottes auch viel zu tun. Was heißt leider Gottes? Ich bin froh, dass ich viel zu tun habe, weil so einen Scheiß muss ich mir nicht auch noch antun. Ich bin nicht so der Typ, der sich da diese Sachen anguckt. Ich habe, wie gesagt, Besseres zu tun momentan und auch sehr, sehr viele Sachen zu tun, als mir das reinzuziehen. Kommen wir mal zum Match. es war auch wieder so eine Last-Minute-Entscheidung, wo man gesagt hat, man hat wieder nichts, also muss man ganz schnell was irgendwie aufs Tablett zaubern. Hat man also hier Natalya, Brie Bella und Naomi reingesteckt. Ja, was, ich weiß nicht, sind eigentlich alle vier gute Wrestlerinnen. Also AJ Lee hat sich zu ihren Zeiten damals zu NXT drastisch im Ring verbessert, muss man ganz klar sagen. Ihre neuer Submission-Griff da, der Octopus-Stretch oder ich weiß gar nicht, wie sie ihn nennt, irgendwas mit Voodoo, glaube ich. Ich weiß es auch nicht. Black Hole. Black Hole, ja, Black Hole. Wieso Voodoo? Wie komme ich auf Voodoo? Black Hole, genau. Natalya, ja, brauche ich gar nichts zu sagen. Eigentlich die beste, also wrestlerisch-technisch das Beste im Diven-Roster. Brie Bella, ja, Bella Twins, das sind so, ich verstehe nicht, warum alle die so toll finden. Also ehrlich gesagt, also vom Aussehen her finde ich die, ehrlich gesagt, nicht so. Also nee, da gibt's bessere aus meiner Sicht. Sehen zwar nicht hässlich aus, aber ist nicht so meins, kann man sagen. Und wrestlerisch eigentlich sind die Bella Twins auch nicht die besten. Naomi ist gut, also ja, für so eine Random Diva eigentlich generell ganz in Ordnung, ist besser als Cameron, ganz klar. Ich weiß nicht, Naomi hat glaube ich auch irgendeine Kampfkunst gelernt, ich weiß nicht, auf jeden Fall sieht man ja an, dass sie eigentlich auch gut wrestlen kann, hat sie auch glaube ich bei TLC im letzten Jahr gezeigt, in einem Match gegen Eve. Das war eigentlich richtig gut, was sie da abgeliefert hat, und ich hoffe auch mal, dass die auch mal in näherer Zukunft mal den Titel tragen darf. Hätte sie auf jeden Fall verdient, aber dann müsste sie erstmal aus diesem ganzen Tons of Funk-Shit rauskommen. Ganz ehrlich, dass so eine mit Diva Champion-Titelträgerin, nee, das möchte ich ehrlich gesagt nicht sehen. Das wäre nicht so angebracht aus meiner Sicht. Wer gewinnen wird, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Natalya wäre zwar schön, Brie Bella hoffe ich mal nicht, weil ich bin kein Fan von den Bella Twins. Naomi glaube ich auch eher nicht, auch eher glaube ich eher hier mehr eine Statistin in diesem Match. Also aus meiner Sicht eigentlich wird sich das hier zwischen AJ und Natalya entscheiden. Aber ich denke mal, Natalya, ich weiß nicht, wie man das da aufbauen will mit einem Titelrun, was man da mit AJ macht. Vielleicht macht man eine Fehde draus. Ich weiß es nicht. Ich denke mal eher, dass AJ hier den Titel erstmal verteidigen wird. Aus dem folgenden Grund. Vielleicht macht man da eine Fehde mit Natalya draus. Dann bei Battleground, AJ gegen Natalya. Wäre doch definitiv schön anzusehen. Vielleicht mit Jojo an der Seite von Natalya und dann turnt Jojo auch noch gegen Natalya. Das wäre schließt sich dann auch AJ an. Dann hat AJ so einen Komplott aus verrückten Anhängern mit Layla noch zusammen. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Deswegen sage ich hier, dass die verrückte AJ auch, muss ich sagen, momentan meine Lieblingsdiva, also nicht vom Aussehen her, aber halt von ihrer Art. Die Pipebomb, die sie da vor ein paar Wochen rausgehauen hat, war interessant, sehr, sehr interessant, was sie da von sich gegeben hat. Also AJ Lee momentan eigentlich die beste Diva im Roster, und ich denke mal nicht, weil die momentan so gehypt ist, weil die momentan eigentlich jedes Diva-Match zu einem Leckerbissen macht, denke ich mal nicht, dass die WWE hier den Titel weggeben wird, auch wenn Natalya gut im Ring ist, aber ich denke mal, ein Title-Run einfach so ist genauso wie vor ein paar Jahren mit Beth Phoenix da, diesen Title-Run. Sie ist zwar auch eine gute Wrestlerin, aber der Title-Run war einfach nur schrecklich, er war langweilig. Und mit AJ Lee ist Farbe reingekommen in die Divas Division. Deswegen sage ich, Triple H, best for business, AJ Lee verteidigt den Titel. Ja, das Schönste, was in diesem Fatal 4-Way-Match passieren könnte, wäre natürlich, dass meine Lieblingsdiva Caitlyn endlich mal wieder auftauchen würde. Und ja, vielleicht würde sie dann für den Titelverlust von AJ sorgen, eventuell. Ist ja auch in den Shows eine sehr, sehr gute Freundin von Natalya. Und ich weiß zwar nicht, wo man momentan Caitlyn stecken hat. Ich hoffe, sie kommt bald wieder. Und ja, eventuell bei Night of Champions. Ich hoffe es. So, ein Match haben wir noch, nämlich das WWE-Titel. Best for Business. Der seit dem SummerSlam neue WWE-Champion und das neue Face of the WWE laut Triple H. Randall Keith Orton gegen, ja, den Event, man kann sogar momentan unterhaltsamsten und besten Wrestler noch vor CM Punk, Daniel Bryan. Ja. Und natürlich, wie ich schon betitelt habe, Best for Business, das ist auch die Überschrift der Fehde. Fing ja beim SummerSlam an, als der Cash-In von Randy Orton kam nach dem Titelgewinn von Daniel Bryan gegen John Cena. und sich dann Triple H noch gegen Daniel Bryan gewendet hat. Danach auch noch Stephanie McMahon und so hatte man dann die Geschichte und ich finde es einfach nur grandios, wie man da Triple H darstellt und Randy Orton alles. Sie wieder als Heels, Triple H mit seinem alten Theme, Bound Out, Hood King. Ja, ja, finde ich einfach nur geil und Corporation bisher sehr gelungen, wie Triple H und Randy Orton ihre Sache da machen. Stephanie McMahon, so eine Nebendarstellerin. Und ganz super finde ich die Leistung von Big Show, wie er schauspielerisch, was er schauspielerisch in den letzten Wochen abliefert, ist grandios. Ich denke, er wird auch eine große Rolle in dem Match spielen. Auftauchen wird er meiner Meinung nach auf jeden Fall. Dann bestehen halt zwei Möglichkeiten. Entweder er widersetzt sich jetzt endlich mal der Corporation, also Triple H, und wird vielleicht Randy Orton attackieren, ablenken, sodass Daniel Bryan den Titel bekommt. Oder Disqualifikation, irgendwas. Oder, na, ich könnte mir auch vorstellen, dass im Kickoff das Match Randy Orton gegen Daniel Bryan von Triple H als No-Disqualification-Match angesetzt wird. So wird dann im Main Event Triple H, im Main Event Big Show rauskommen. Dann entweder wird vielleicht antäuschen, dass er Randy Orton dann vermöbeln wird und sich somit der Corporation an Triple H widersetzen wird. Oder einer der tausenden von Heel-Turns wieder von Big Show, indem er dann Daniel Bryan den Knockout-Punch verpasst und somit Randy Orton zum Sieg hilft. Könnte ich mir vorstellen und ich, auch wenn es dann wieder mal einen Turn von Big Show geben würde, ich fände es recht ordentlich und das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Meiner Meinung nach wird Randy Orton den Titel gegen Daniel Bryan verteidigen, aber Daniel Bryan wird in Richtung Royal Rumble wird er nochmal den WWE-Titel halten, aber das erste Titelmatch zwischen den beiden, zwischen Randy Orton und Daniel Bryan, in dieser wirklich insgesamt grandiosen Fehde, geht erstmal an Randy Orton, der den Titel verteidigen wird. Ja, eigentlich die beste Fehde hier auf der Karte. Alles hat angefangen beim SummerSlam mit diesem schockierenden Turn, obwohl mir war es eigentlich schon klar nach der Ernennung vom Special Referee Triple H, dass da irgendwas faul im Busch ist und diese lange Zeremonie da, nachdem Bryan den Titel gewonnen hat, das war mir auch irgendwie nicht ganz geheuer, da habe ich gedacht, da wird doch irgendwas kommen, da wird doch der Triple H, da wird doch irgendwas da wieder im Auge haben, im Schilde führen und tatsächlich so ist es auch gekommen. Ehrlich gesagt finde ich das gar nicht mal so schlecht, Triple H kann man sowohl als Face als auch als Heel einsetzen. In den letzten Jahren war er halt immer wieder der Face, war sehr unterhaltsam mit D-Generation X und sowas. Jetzt ist er allerdings kein Wrestler mehr. Jetzt ist er halt der COO der Company. Und ich denke mal, der Heel-Turn war hier recht gut gemacht. Sehr, sehr gut sogar eigentlich. Und man hat gleichzeitig nicht nur Hunter Heel geturnt, sondern man hat die ganze McMahon-Family endlich zum Heel-Turn gebracht. Mr. McMahon war ja auch irgendwie so irgendwas dazwischen, hat immer wieder die Fans mal beleidigt, dann nächste Woche bei Raw dann wieder die Fans freundlich begrüßt und sowas. Das ging mir auch ein bisschen auf den Senkel. Jetzt hat man das endlich mal so gemacht, dass dann auch Vince McMahon jede Woche mit so einer Miene rauskommt. Und Orton hat man gleichzeitig auch noch geturnt, was mich sehr, sehr gefreut hat, denn ich warte auf den Orton Heel-Turn, seitdem er Face geturnt ist. Muss ich so sagen. Randy Orton hat mir ehrlich gesagt als Face nie gefallen. Seine Fäden waren nicht sehr ansehnlich. Die mit Christian im Jahr 2011, da möchte ich gar nicht erst von anfangen, ja. Weil beide waren auf der völlig falschen Seite. Damals hätte man Orton Heel turnen müssen und Christian als Face lassen sollen. Weil Christian als Face, es tut mir... Ja, Christian hat zwar mal eine gute Heel-Zeit, bevor er zu TNA gegangen ist. Aber dieser Heel turn, der war so lächerlich. Diese ganze Fehde mit Orton war lächerlich. Wo ich gesagt habe, hoffentlich lässt man den Orton schnell wieder Heel turnen. Das hat sich, wie gesagt, schon seit dem Face-Turn lang angehalten. Jetzt ist es endlich passiert, freut mich sehr. Hat man auch was draus gemacht. Und jetzt ist Orton halt wieder der Heel und die Fehde mit Bryan gefällt mir sehr, sehr gut. Ist sehr, sehr intensiv, wie ich finde. Also die intensivste hier auf der Card. Wrestlerisch kann es auf jeden Fall was werden. Also auch wenn beide eigentlich von der Gewichtsklasse eigentlich komplett unterschiedlich sind, aber vom wrestlerischen Stil her kann man eigentlich sagen, kann das hier was werden. Daniel Bryan ist ja mehr so der technische Wrestler, Orton wie könnte man den bezeichnen? Eigentlich auch so mehr technischer Wrestler, aber nicht so halt so intensiv. Also auch halt so ein Standard-Wrestler, kann man dazu sagen. Ne? Also er ist gut für sein Alter. Er ist eigentlich schon immer gut gewesen im Ring. Also hat sich da nichts geändert. Und Daniel Bryan ist halt einfach einer der besten technischen Wrestler der Welt. Von daher kann man hier, das hat man schon mal gemacht, ich weiß nicht wann das war, Juni glaube ich diesen Jahres, wo Bryan dann gegen Orton gewinnen durfte. Das war ein richtig starkes Match, das hat mich sehr unterhalten. Und wenn es genauso gut wird, wie damals bei Raw im Juni hier, dann denke ich, kann das was werden. Und du sagtest Special Stipulation, No Disqualification, dann mit sich eventuell Big Show einmischt. Es wäre zwar sehr, sehr interessant, aber ganz ehrlich, ich will nicht nochmal wenn ich nochmal einen Big Show Heel Turn erlebe, dann höre ich auch mit Wrestling. Weil das ist, ich weiß nicht, wie oft der schon geturnt ist, dass, wenn der jetzt hier nochmal Heel Turn, weil muss ganz ehrlich sagen, Big Show ist als Face, kann ich den irgendwie besser einordnen, weil als Heel, er hat zwar auch so diesen gewissen Heel-Faktor, den hat er auch im letzten Jahr, nachdem er den World Title gewonnen hat, eigentlich auch sehr, sehr gut rübergebracht, aber ich will ganz ehrlich Big Show nicht mal als Heel sehen, weil Big Show ist eigentlich für mich der geborene Face, weil der Mann mit die Tränen, die er da ausdrückt immer, wenn er kurz davor ist, seinen Job zu verlieren, das sind wahre Tränen, das ist nicht mal eben so der Hergeschauspieler, das ist wirklich, der Mann liebt dieses Business, der Mann hat so viele Jahre auf dem Buckel, der hat so viel durcherlebt, der musste sich schon so viel gefallen lassen. Ich erinnere mich an die Fehde mit Big Boss Man, wo sein Vater da, der schon längst verstorben war, noch mit einintegriert worden ist. Also Big Show musste so viel durchmachen und musste sich so viel mal zum Affen machen, aber er liebt dennoch dieses Business. Er hat so viele Jahre auf den Knochen. Das ist so beeindruckend, weil manche sagen sich, die Company macht mich runter, ich habe keinen Bock mehr auf den Shit hier. Aber Big Show sagt sich, ich mache trotzdem weiter, weil ich das hier liebe. Und das ist wirklich, Big Show ist so ein Typ, den ich wirklich respektiere vom ganzen Herzen. Big Show ist zwar nicht so einer, nicht wrestlerisch der Beste, ist ja auch klar, er ist eine komplett andere Gewichtsklasse als zum Beispiel ein Daniel Bryan oder auch ein Randy Orton ist nicht in seiner Klasse, aber dennoch, Big Show ist einer mit Herz und sowas kann ich persönlich nicht als Heel sehen. Letztes Jahr habe ich das erstmal abgefeiert, als er Heel geturnt ist, bei Over the Limit, aber die Monate danach waren ehrlich gesagt gar nicht gut. Also fand ich ehrlich gesagt schrecklich mit Big Show. Also als Heel will ich ihn gar nicht sehen und ich meine, du hast jetzt Orton als Heel, das reicht. Warum willst du Big Show auch hier turnen? Den kann man jetzt gut gegen die Corporation zeigen. Wäre zwar storyline-technisch auch interessant, wenn Big Show jetzt Heel turnt, aber den hat man jetzt gerade wieder als Face und nochmal Heel turnen. Das wäre abartig, das wäre lächerlich und aus meinen Augen nicht gut fürs Geschäft. Also Big Show lieber Face lassen und am besten, ich denke mal aber schon, dass er sich einmischen wird. Ich weiß nicht in welcher Form. Vielleicht will er Bryan helfen, vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Oder vielleicht setzt man ihn erst nach Night of Champions wieder so ein bisschen mehr ins Geschäft ein. Ich hoffe aber allerdings, dass man hier keine Interference macht, weil es ist meistens immer so, dass man bei guten Fäden immer wieder eine Interference einbaut. Aber ich meine, das hat man beim SummerSlam gemacht, nach dem Match allerdings, zwischen Bryan und Cena. Ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen. Big Show, ob der sich einmischt, ich denke mal... Es kann ja auch sein, wenn ich dich unterbrechen darf, dass vielleicht The Shield noch dazu kommt natürlich als Corporation und Big Show dann vielleicht, dass er erst den Safe sozusagen macht, dann von Triple H aufgefordert wird, Daniel Bryan auszunocken, dann, keine Ahnung, gegen The Shield vorgeht oder was weiß ich und dann am Ende doch noch gegen Daniel Bryan. Ja, das wäre auch gar nicht mal so schlecht. Interessante Theorie, die du jetzt gerade von dir gegeben hast, würde ich mit konform gehen. Kann man so auf jeden Fall machen. Es ist schwer zum momentanigen Zeitpunkt das alles zu sagen. Wie gesagt, man malt sich so gerne immer wieder die Sachen aus, aber im Endeffekt ist es so, die WWE denkt anders. Die WWE muss irgendwie versuchen, weil es immer wieder viele unterschiedliche Parteien gibt, weil manche sagen, Orton ist besser, Orton ist schon sehr, sehr lange dabei, Daniel Bryan ist ein Gnom, der weiß nicht, wie es läuft. Und andere sagen dann halt wieder zum Beispiel die Indie-Fans, die dann sich halt WWE angucken, die schon lange dabei sind, Daniel Bryan schon bei WXW, Ring of Honor und sowas gesehen haben, die sagen sich, der muss doch den Brian da jetzt endlich mal gewinnen lassen. Der Brian verdient diesen Titel. Es gibt so viele unterschiedliche Parteien, die WWE denkt sich, ah scheiße, wie regeln wir das jetzt am besten? Man muss ja auch mal die Sicht von denen sehen, weil es so viele gibt, weil die ziehen nicht alle an einem Strang. Die sind nicht alle auf der Seite, die sagen, ah, Brian muss gewinnen oder Orton ist der Bessere. Nee, es gibt unterschiedliche Parteien und die anderen sind dann zufrieden, weil dann ihr Liebling gewonnen hat, weil sie so sehen wollten, wie es gekommen ist. Und manche sagen sich, ah, das war schrecklich, warum lassen sie jetzt Orton wieder gewinnen, obwohl Brian hier eindeutig der bessere Wrestler ist und der Mann, der die Fehde hier ganz klar kontrolliert hat. Ja, da muss man sich natürlich fragen, wie will die WWE das jetzt regeln? Und mit Interferences, ich weiß nicht, kann man das hier für beide Parteien echt nochmal so ein bisschen, kann ich das jetzt am besten ausdrücken, für beide Parteien gut aussehen lassen, also dass die beiden Parteien dann zufrieden sind, wie es ausgegangen ist und dass man da vielleicht nochmal irgendwie was im Nachzügel noch irgendwie regelt. Ich weiß nicht, ob man das dann noch weiterführen will, weil was wird nach Night of Champions passieren dann mit dem WWE-Titel? Was wird sein, wenn Orton gewinnt? Was wird sein, wenn Bryan gewinnt? Das sind viele Fragen und mit diesen Fragen muss sich die WWE jetzt mit konfrontieren. Die müssen sich jetzt da mal langsam Gedanken drüber machen, wie es jetzt weitergehen soll, weil sonst sind ganz viele Zuschauer irgendwann weg. Ja, und das wäre natürlich dann nicht best for business. Also ich bin gespannt, wie es ausgewirkt, aber ich denke mal, die WWE wird das regeln. Sind ja schon lange gut genug dabei. Sie hatten mal schlechte Zeiten, aber die haben es dann wieder umgesetzt in gute Zeiten. Und so wie es momentan läuft, ist eigentlich soweit alles im grünen Bereich. Und ich bin aber der Ansicht, dass so wie es momentan läuft, Orton die Sache hier gewinnen wird. Daniel Bryan wird erstmal wieder die zweite Geige spielen. Er hat jetzt ein Hoch vom Summer, hier von Money in the Bank bis zum SummerSlam oder auch schon seit längerem. Aber ich denke mal, jetzt wird das erstmal wieder so ein bisschen runtergebracht. Ich denke mal, jetzt wird erstmal Orton so ein bisschen die WWE wieder dominieren. Und deswegen sage ich Titelverteidigung von Randy Orton gegenüber Daniel Bryan. Ja, gut. Da gehen wir eigentlich fast überall konform. Und mit einer kurzen Reaktion zu Triple H muss man, indem ich sage, ja, Triple H, du musst wissen, was ist denn jetzt best for business? Da gibt es viele Möglichkeiten. Und er muss entscheiden, oder eher gesagt, die WWE-Booker müssen entscheiden. Also, Paul Heyman und Sepp Kolter, what is best for business? Und so weiter. Das Kapitel WWE schließen wir somit ab. Night of Champions 2013. Ich denke mal, man kann sich drauf freuen. Die Matchcard ist schon in Ordnung so. Und, ja, was heißt in Ordnung? Ja, ist durchschnittlich. Verspricht ein bisschen was und lässt auch einiges offen. An Spekulation, was immer schön ist. Und kurz möchte ich aber noch ansprechen, die TNA. Hast du TNA No Surrender geguckt am Donner, also von dieser Woche? Ja, das habe ich vorhin mir zu Güte genommen, ja. Ja, ich denke mal, du stimmst mir zu, wenn man sagt, zum Glück hast du es dir zugute kommen lassen. Oh ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten Monate waren schon etwas im Durchschnitt mit TNA. Also ich bin ja seit letzten Jahres regelmäßiger TNA-Zuschauer und bis hin zu, ich sag mal, Slammiversary hat mich TNA immer wieder fasziniert. Also mit ihren wöchentlichen Episoden, auch mit ihren zwischenzeitlichen Pay-Per-Views. Es waren immer wieder sensationelle Sachen, die TNA da abgeliefert hat. Und der größte Schlag natürlich bei Lockdown, die Enthüllung von Bully Ray als Präsident der Aces and AIDS. Oh ja. Wo man ja eigentlich schon fast gar nicht mehr mit gerechnet hat, weil Ray dann so auf der Seite von Hogan war, dachte man, wird Bully Ray jetzt doch nochmal guter Mensch. Aber Bully Ray und guter Mensch, ich glaube, das sind zwei Sachen, die niemals zueinander führen werden. Und das fand ich einfach nur sensationell. Man hat so eigentlich im Gedächtnis gar nichts mehr von Lockdown, alles, was davor passiert ist. Weil ehrlich gesagt gab es da auch nicht viel, was davor war. War so ein bisschen im Durchschnitt. Aber das Ende war einfach sensationell, was man da geleistet hat. Wie man die Aces and Eights danach noch Wochen dargestellt hat. Genial, aber ich weiß nicht so, nach Slammiversary gab es dann so eine Zeit, wo ich dachte, Weil TNA kam ja dann wieder ein Problem mit Geld, mussten viele Wrestler entlassen, die auch wirklich Potenzial hatten, mal später ganz groß zu werden, aber es ist leider so gekommen. Aber sie haben ja auch wieder gesagt, die Türen stehen immer wieder offen, wenn sie nochmal Bock haben, dann können sie nochmal wiederkommen, wie zum Beispiel Joey Ryan oder Crimson oder Matt Morgan auch. Morgan hat ja gesagt, wenn sie was haben, kann er wiederkommen. würde ich auf jeden Fall wünschen, weil Matt Morgan ist aus meiner Sicht ein überfälliger TNA World Champion. Vielleicht macht man da nochmal was. Auf jeden Fall. Aber ja, jetzt halt bis hierhin zu No Surrender fand ich ehrlich gesagt TNA nicht mehr so stark wie noch zuvor. Dann kam halt noch Rampage Jackson und Tito Ortiz, was natürlich für TNA gut ist für das Geld, aber für mich als Wrestling-Fan war ehrlich gesagt da auch nicht viel. Also August One Warning war für mich irgendwie totaler Flop. Ich war total enttäuscht davon, ehrlich gesagt, als Tito Ortiz auf einmal auf der Rampe stand. Aber wie gesagt, TNA zieht davon einen Nutzen, auch in den Storyline-technischen Bereich, ehrlich gesagt, weil als Ortiz dann sich Aces and Eights angeschlossen hat, konnte man hier Anderson rauskicken, um es jetzt mal höflich auszudrücken, und somit eigentlich hier eine Anderson-Ray-Fehde aufzubauen. Ich denke mal, da wird man bestimmt auch nochmal was machen, nach Born for Glory. Und ich sag mal nur so, No Surrender war auf jeden Fall eine Show, die man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen sollte. Waren großartige Matches dabei. Und ja, was soll man noch dazu sagen? Einfach großartige Matches und ja, promotechnisch gab es nicht viel, aber sonst kann man sich es auf jeden Fall angucken und es war auf jeden Fall ziemlich viel wegweisend auf Bound for Glory und auch so, dass ich sagen kann, dass Bound for Glory, denke ich mal, ein richtig gutes Pay-Per-View wird. Ja, auf jeden Fall. No Surrender fand ich die beste TNA-Ausgabe seit, ja, ich würde sagen, seit vielleicht sogar schon noch über Slammiversary. Also ich fand es einfach nur grandios, diese Ausgabe von TNA. Endlich mal wieder richtig tolles Wrestling. Der Opener allein schon, Austin Aries gegen AJ Styles, war Weltklasse. Fast schon. Und ja, Magnus gegen Bobby Roode war in Ordnung, war auch nicht schlecht, war halt nur 6,5 Minuten, aber trotzdem in Ordnung. Und das Finale war halt zwischen Magnus und AJ Styles, fand ich dann auch nochmal auf richtig hohem Niveau. Und AJ Styles als Bound for Glory Series Gewinner ist natürlich auch klasse. Denn ich finde diesen Typ einfach so charismatisch, so klasse. Am Mike hat er sich mittlerweile auch verbessert. Ich finde es einfach nur richtig klasse. Leider ist er wieder in einem, na, sein Einzelgänger-Gimmick hat er jetzt nicht so abgelegt. Leider nicht mehr sein, ja, Theme, den er zwischendurch hatte, aber ist ja auch egal. Und ja, Bully Ray gegen Mr. Anderson. Hammer-Match auf jeden Fall. Und das Ende mit diesem Spear durch den Tisch, das war einfach ein What-the-fuck-Moment. Und ich freue mich auf Mr. Anderson gegen Bully Ray. Hoffentlich nochmal die zweite und natürlich Bound for Glory. AJ Styles gegen den World Heavyweight Champion, wer auch immer es bei Bound for Glory sein wird. Auf jeden Fall, TNA No Surrender kann man sich oder wohl auch muss man sich anschauen, denn das war wirklich klasse für Wrestling-Fans und ich denke mal, die Leute, die TNA bisher nicht so verfolgt haben und in den letzten Wochen, Monaten gesagt haben, nee, das ist nichts mehr, werden hier umgestimmt, denke ich mal, denn TNA No Surrender war richtig toll. Und somit kann man die Ausgabe beschließen. Ich bedanke mich, Jan, dass du dabei warst. Ja, gern geschehen. Freue mich auf jeden Fall. Hat mich auf jeden Fall gefreut, hier heute dabei gewesen zu sein für die Preview von Night of Champions. Vielen Dank, Kleisi, und ich bin immer wieder gerne dabei. Ja, vielleicht ja sogar schon jetzt am Montag bei der Review, wenn du Zeit hast. Wir werden auf jeden Fall was ausmachen, denke ich mal. Und somit bleibt für mich noch zu sagen, liked uns auf Facebook, unter Wrestling Replay, aber auch auf unserer zweiten Facebook-Seite Sporttotal minus der Wrestling Replay Sport Talk. Und dann haben wir noch Twitter @WReplay, das W und das R groß, und EPLAY klein, somit @WReplay. Abonniert uns auf YouTube, so heißt es. Wrestling Replay, zusammengeschrieben, die Anfangsbuchstaben von Wrestling und Replay, also das W und das R groß. Wrestling Replay, zusammengeschrieben. So auch bei moonzoll.de, bei wrestlingfever.de bin ich auf dem Feverboard angemeldet. Unter Kleisi, also einfach nur Kleisi, und da seht ihr dann die ganzen Wrestling Replay Beiträge. Und geht auf unsere Homepage wrestling-replay.de.tl. Und da wird es dann bald nach Night of Champions auch natürlich zum Pay-Per-View eine Umfrage geben. Vielleicht auch mal wieder eine andere Umfrage irgendwann. Und somit heißt es, wir wünschen viel Spaß beim morgigen Night of Champions 2013 Pay-Per-View. Und ja, ich denke mal, wie ich eben schon erwähnt habe, man kann sich eventuell drauf freuen. Und ja, Jan und ich freuen uns sehr, denn wir haben am nächsten Sonntag ein Duell zwischen den Iserlohn Roosters und den Kölner Haien, wo wir uns hoffentlich diesmal doch sehen werden. Ja. Letztes Jahr nicht so geklappt, aber egal. Dieses Jahr ist ein neues Jahr, somit haben wir jetzt nicht nur WWE und TNA, sondern auch noch ganz kurz Eishockey angesprochen. Was ein toller Tag. Das war die Night of Champions. Danke. Bis zur Review. Ciao.